dieser Vogel weit aufs Meer hinaus. Flieg über Wellen, streck deine Flügel aus. Überwinde jede Strecke mit Leichtigkeit. Gleite in den Himmel in fremde Sache.